Erster Gott sagte zu mir, dass er sich diesem Volk nicht mehr zuwenden würde, selbst wenn Mose und Samuel vor ihm stünden, weshalb ich sie wegschicken sollte. Zweiter, wenn sie fragen, wohin sie gehen sollen, sollst du ihnen sagen, dass Gott für jeden ein Schicksal bestimmt hat, sei es Krankheit, Krieg, Hunger oder Gefangenschaft. Dritter Gott erklärte, dass er vier Arten von Verderben über sie bringen wird, das Schwert zum Töten, Hunde zum Wegschleifen sowie Vögel und wilde Tiere zum Fressen. Vierter, wegen der Taten von König Manasse in Jerusalem wird Gott sein Volk zu einem abschreckenden Beispiel für alle Königreiche auf der Erde machen. Fünfter, niemand wird Mitleid mit Jerusalem haben oder sich nach seinem Wohlergehen erkundigen, weil die Stadt in ihrer Not völlig allein gelassen wird. Sechster Gott sagte, dass er das Volk vernichtet hat, weil sie ihn verlassen haben und er es leid war, immer wieder Mitleid mit ihnen zu zeigen. Siebter, er hat sie an den Toren des Landes wie Getreide verteilt und sie kinderlos gemacht, da sie trotz der Bestrafung nicht von ihren bösen Wegen umkehrten. Achter, die Zahl der Witwen wurde größer als der Sand am Meer, während Gott am hellen Tag Zerstörung und plötzliche Angst über die Mütter brachte. Neunter, sogar Mütter mit vielen Kindern verloren ihre Kraft und starben vor Scham, während die Überlebenden auf der Flucht vor ihren Feinden getötet werden. Zehnter, Jeremia klagte bei seiner Mutter, dass er als ein Mann geboren wurde, mit dem die ganze Welt streitet, obwohl er niemandem Geld geliehen oder geschuldet hat. Elfter Gott antwortete ihm jedoch, dass er ihn in Zeiten der Not stärken werde, sodass sogar seine Feinde ihn in schwierigen Momenten um Hilfe bitten werden. Zwölfter, er fragte rhetorisch, ob gewöhnliches Eisen das starke Eisen aus dem Norden oder Bronze zerbrechen könne, um die Macht des kommenden Unheils zu zeigen. Dreizehnter Gott erklärte, dass er den Reichtum und die Schätze des Volkes als Beute freigeben wird, weil sie überall im Land Sünden begangen haben. Vierzehnter, er wird sie zwingen, ihren Feinden in einem unbekannten Land zu dienen, da sein Zorn wie ein Feuer brennt, das gegen sie entzündet wurde. Fünfzehnter, Jeremia bat Gott, an ihn zu denken und ihn vor seinen Verfolgern zu schützen, weil er wegen seines Dienstes für Gott so viel Schande ertragen muss. Sechzehnter, als Jeremia Gottes Worte empfing, nahm er sie mit großer Freude auf, weil er stolz darauf war, zu dem allmächtigen Gott zu gehören. Siebzehnter, er saß nicht mit fröhlichen Menschen zusammen, um zu feiern, sondern blieb wegen Gottes Auftrag allein und war erfüllt von Zorn über die Sünden des Volkes. Achtzehnter, er fragte Gott, warum sein Schmerz nicht aufhört und seine Wunde nicht heilt, da Gott für ihn wie ein Bach geworden sei, auf dessen Wasser kein Verlass ist. Neunzehnter Gott antwortete, dass Jeremia wieder sein Diener sein darf, wenn er umkehrt und nur noch wertvolle Worte spricht, anstatt sich den schlechten Menschen anzupassen. Zwanzigster Gott versprach, ihn für dieses Volk wie eine unbezwingbare Mauer aus Bronze zu machen, sodass seine Feinde ihn nicht besiegen können, weil Gott ihm hilft. 21. Er versicherte ihm schließlich, dass er ihn aus der Hand der bösen Menschen retten und ihn vor der Macht der Gewalttätigen befreien wird.